wird hin. Er hat dein Schuldenbuch und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen. Welt, der deiner Seele nachgestellt, ist durch des Lammes Blut bezwungen und gefällt. Mein Herz, was bist du so betrübt, da dich doch Gott durch Christum liebt? Er selber spricht zu mir, der Friede sei mit dir, der Friede, der Friede.